Das soll heute die letzte Demonstration gewesen sein. So wollen es die Veranstalter. Über 500.000 Menschen waren heute wieder auf den Beinen im Park. Die erste Phase war eine kritische Begegnung zwischen Obrigkeit und Volk. Der Bürgerwille hatte den Generalstreik bewirkt, ausgelöst durch die Übergriffe der Sicherheitskräfte vom 17. November. Der Platz des Heiligen Wenzel hat wieder einmal Geschichte gemacht. Die Überraschung des Tages am Ende der Veranstaltung war die Akzeptanz eines Mannes, von dem in beiden Lagern kaum die Rede war. Walter Komarek, Direktor des Prognostischen Institutes der Akademie der Wissenschaft, galt der Zuspruch der Menge. Er soll der Mann der Stunde sein. Was hat ihn qualifiziert nach Meinung der Leute? Er ist zurzeit die einzige Lösung für unser Land. Als Ökonom kann er die Leute ersetzen, die jetzt dran sind. Der Komarek ist ein fantastischer Mann. Hoffentlich hat er Ellbogen und kann sie benutzen, um in die Regierung zu kommen. Wir brauchen jetzt Leute, die was von Wirtschaft verstehen. Wir brauchen eine stabile Wirtschaft für unsere Zukunft. Als in den Prager Betrieben heute zwischen 12 und 14 Uhr die Maschinen stillstanden, war es Walter Komarek, der als erster die Gelegenheit nahm, zu den Arbeitern des Industriewerkes CKD zu sprechen. Eine Demonstration eigener Art gelang den Prager Müttern auf dem Altstädter Ring. Doch, wo sonst die Jubelfeiern der kommunistischen Machthaber stattfinden, drehten Frauen mit Kinderwagen die Runde. Jeder interpretierte seinen Protest auf eigene Weise. Die historischen Schauplätze der 1000 Jahre alten Hauptstadt Böhmens mussten sich heute das ungewohnte Treiben gefallen lassen. Wenn sie nicht schon zu Statuen erstarrt gewesen wären, müssten die Heiligen auf der Karlsbrücke zu Stein geworden sein. Generalstreik hat es in der Geschichte seit Jahrzehnten nie gegeben. Unsere Generation war nicht fähig, seit 1948 diese Republik festzuhalten und in den Griff zu bekommen. Für diese Republik und für meine Generation schäme ich mich. Deswegen habe ich am Generalstreik teilgenommen. Die Menschenkette von der Prager Burg heute hat eine symbolische Bedeutung. Im Lager der demokratischen Initiativen, beim Bürgerforum, glaubt man daran, dass nunmehr die Kräfte ausreichen werden, das Schicksal des Landes mitzubestimmen. Joe Brauner macht jetzt zunächst weiter mit dem Nachrichtenüberblick. Verhandlungen angestrebt. Die DDR-Regierung will noch vor Weihnachten über die Visumspflicht und den Zwangsumtausch für Bundesbürger bei Reisen in die DDR verhandeln. Regierungssprecher Mayer sagte heute im saarländischen Rundfunk, die DDR müsse Wege finden, wie sie an die notwendigen Devisen für die Reisen ihrer Bürger komme. Es gebe eine Reihe von Möglichkeiten, mit welchen Mitteln ein entsprechender Fonds ausgestattet werden könnte. Wieder Massendemonstration. In Leipzig sind am Abend etwa 200.000 DDR-Bürger für demokratische Reformen auf die Straße gegangen. Daneben forderten sie erneut die Bestrafung von SED-Funktionären und die sofortige Freilassung der politischen Häftlinge aus DDR-Gefängnissen. Außerdem wurden Rufe nach Wiedervereinigung beider deutscher Staaten und nach einem ungeteilten Europa laut. Hannovers Oberbürgermeister Schmalstieg, zurzeit in der Partnerstadt Leipzig, lobte die Demonstranten mit den Worten: Ihr habt ein Stück Weltgeschichte mitgeschrieben. Handelsabkommen. Die Europäische Gemeinschaft und die UdSSR wollen ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit ausbauen. Unterhändler einigten sich auf ein Handels- und Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Es soll den Warenaustausch und die Bildung von Gemeinschaftsunternehmen erleichtern. Zugleich sieht es eine engere Zusammenarbeit beim Umweltschutz vor. In den Bereichen Forschung und Technologie ist auch die friedliche Nutzung der Kernenergie mit einbezogen. Dabei geht es ausschließlich um die Sicherheit von Atomkraftwerken. Wirtschaftsautonomie. Die baltischen Sowjetrepubliken Litauen, Lettland und Estland können vom nächsten Jahr an weitgehend selbstständig ihre Wirtschaftspolitik bestimmen. Das sowjetische Parlament hat heute mit großer Mehrheit ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Die drei Republiken erhalten unter anderem die Kontrolle über ihre Bodenschätze und können eigene Handelskontakte mit dem Ausland aufnehmen. Staats- und Parteichef Gorbatschow kündigte an, dass auch die 12 übrigen Unionsrepubliken bis 1991 einen derartigen Status bekommen sollen. Volksabstimmung. Der ungarische Staatspräsident wird aller Voraussicht nach nicht direkt vom Volk gewählt werden, sondern erst nach den Parlamentswahlen im nächsten Jahr von den Abgeordneten bestimmt. Das ist das vorläufige Ergebnis der gestrigen Volksabstimmung, die damit zugunsten des Vorschlags der Opposition ausging. Die regierende Sozialistische Partei hatte eine Direktwahl favorisiert und den Reformpolitiker Posgoy als Kandidaten aufgestellt. Nach Angaben des ungarischen Fernsehens liegt der Vorsprung bei rund 6.100 Stimmen. Morgen soll das Endergebnis bekannt gegeben werden. Benzolbelastung. Kinder aus verkehrsreichen Innenstädten haben deutlich mehr Benzol im Blut als Kinder, die auf dem Land aufwachsen. In Nordrhein-Westfalen hat eine Untersuchung bei mehr als 10.000 Personen ergeben, dass die Werte im Durchschnitt um 70% höher liegen. Benzol gilt als krebserregend. Nach Angaben des Düsseldorfer Umweltministeriums werden allein 90% der jährlichen Benzolbelastung von 44%. Ich kann nichts mehr hören. Die haben das Fenster aufgemacht. So, nun ziehen Sie sich endlich mal an. Ich werde inzwischen die Schecks einlösen. Slippery, soll der Josef nicht mitkommen? Warum? Naja, vielleicht können Sie das viele Geld nicht allein tragen. Ich weiß schon, was Sie meinen. Darauf gibt es in Chicago nur eine Antwort. Diese. Aber wir sind doch in Paris. Povidel. Sei mir nicht böse, Bobby, aber meine Gefühle für Mary sind echt. Ich habe mich in das Mädel schlagartig verliebt in dem Augenblick. Als ich dir erzählt habe, dass sie einige Millionen besitzt, hm? Pardon, wofür hältst du mich? Für einen Mitgiftjäger, mein Lieber. Ich jage nicht einmal mit Pfeil und Bogen, geschweige denn mit Gift. Zeugen davon, dass es überhaupt kein Problem sein wird, eine neue politische Repräsentation für dieses Land zu finden. Die CDU-CSU-Fraktion sagte der Kanzler am Nachmittag in Bonn, zunächst müssten die Bürger in der DDR ihr Selbstbestimmungsrecht in freien Wahlen wahrnehmen können. Danach könnten sich, wie Kohl formulierte, konföderative Schritte durch Bildung gemeinsamer Ausschüsse zur Wirtschaftspolitik und zu innenpolitischen Fragen anschließen. Endziel bleibe die Herstellung der Einheit Deutschlands. Regierungssprecher Klein teilte mit, der Kanzler habe seine deutschlandpolitischen Vorstellungen dem amerikanischen Präsidenten Bush in einem Brief dargelegt. Beide Politiker wollten darüber in den nächsten Tagen noch ausführlich telefonisch sprechen. Voraussichtlich werde der US-Präsident den Bundeskanzler noch vor den anderen Staats- und Regierungschefs der NATO über das amerikanisch-sowjetische Gipfeltreffen persönlich informieren, sagte Klein. Bush und der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow kommen am nächsten Wochenende auf Schiffen vor Malta zusammen. Die NATO will der US-Präsident am 4. Dezember in Brüssel über diesen Gipfel unterrichten. Bundeskanzler Kohl wird voraussichtlich doch noch im nächsten Monat in die DDR reisen. Wie Regierungssprecher Klein am Nachmittag vor Journalisten in Bonn bekannt gab, könnte dies am 19. Dezember geschehen. Der Besuch hänge allerdings von den Ergebnissen des kurz vorher stattfindenden SED-Parteitags und den Verhandlungsresultaten von Kanzleramtsminister Seiters ab, der demnächst wieder mit der DDR-Führung zusammentrifft. Der Dresdner Oberbürgermeister Berghofer hat nicht die Absicht, bei dem bevorstehenden SED-Sonderparteitag für das Amt des Generalsekretärs der Partei zu kandidieren. Dies versicherte Berghofer am Abend gegenüber der DDR-Nachrichtenagentur ADN, die ihn zu seinem Interview mit dem Hamburger Magazin Stern befragte. Darin hatte der Oberbürgermeister nach Angaben der Stern-Redaktion eine Kandidatur gegen den amtierenden SED-Generalsekretär Krenz nicht grundsätzlich ausgeschlossen. ADN sagte Berghofer nun, in der heutigen komplizierten Lage seien Personalfragen für ihn von untergeordnetem Interesse. Der SED-Sonderparteitag Mitte Dezember werde demokratisch einen Generalsekretär wählen. In Leipzig und anderen Städten der DDR sind am Abend wieder mehrere 10.000 Bürger für freie Wahlen und demokratische Reformen auf die Straße gegangen. In der sächsischen Messestadt formierten sich der Demonstrationszug nach den traditionellen Friedensgebeten in Siebenkirchen. Die Ostberliner Nachrichtenagentur ADN sprach von 200.000 Teilnehmern. In Halle beteiligten sich laut ADN Zehntausende von Bürgern an der Montagsdemonstration. Bei einer Kundgebung der oppositionellen Gruppierungen wurden neben freien Wahlen auch ein von Parteien und Staat unabhängiger Gewerkschaftsbund sowie der Rückzug der SED aus den Betrieben gefordert. Auch in Neubrandenburg kam es nach einem Friedensgebet zu einem Demonstrationsmarsch. In Schwerin versammelten sich knapp 10.000 Bürger zu einer Kundgebung für demokratische Reformen. Der Zustrom von Besuchern aus der DDR in das Bundesgebiet hat heute deutlich nachgelassen. Der Bundesgrenzschutz in Braunschweig teilte mit, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hessen seien bis zum Nachmittag gut 110.000 Einreisende gezählt worden. Die bayerische Grenzpolizei in München zählte von gestern Nachmittag bis heute knapp 120.000 Besucher aus dem anderen Teil Deutschlands. In den grenznahen Gebieten Oberfrankens werden die kommunalen Auszahlungsstellen für das Begrüßungsgeld an Besucher aus der DDR an den kommenden Wochenenden geschlossen bleiben. Darauf einigten sich die Oberbürgermeister und Landräte aus der Region beim Gespräch mit dem bayerischen Sozialminister Glück in München. Auch die Empfehlung, die Geschäfte an den Sonntagen zu öffnen, werde zurückgezogen. Die Vertreter der Kommunen klagten über zunehmende Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Besucherstroms. Der Berliner Senat will die Bundesregierung zum Ausgleich für die Belastungen durch den Besuch von Hunderttausenden von DDR-Bürgern um 785 Millionen Mark zusätzliche Finanzhilfe für das kommende Jahr bitten. Dies kündigte der regierende Bürgermeister Momper, der am Freitag mit Bundeskanzler Kohl in Bonn zusammentreffen wird, heute vor Journalisten in Berlin an. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. Die Opposition in Ungarn hat die gestrige Volksabstimmung über den Modus der Präsidentschaftswahl offenbar mit hauchdünnem Vorsprung gewonnen. Staatsminister Posgay von der regierenden Sozialistischen Partei sagte heute auf einer Pressekonferenz, nach den bisher vorliegenden Ergebnissen könne eine Mehrheit für das Referendum von 4 der Oppositionsparteien als gesichert angesehen werden. Das amtliche Endergebnis wird erst morgen bekannt gegeben. Mit dem Volksentscheid wollte die Opposition erreichen, dass der künftige Präsident Ungarns vom neuen frei gewählten Parlament bestimmt wird. Die Sozialistische Partei, die Nachfolgeorganisation der Kommunisten, wollte das Staatsoberhaupt im Januar direkt durch das Volk wählen lassen. Sie hat Posgay als ihren Kandidaten nominiert. Nach Angaben der Behörden in Budapest beteiligten sich 53,6% der knapp 8 Millionen Stimmberechtigten an der Abstimmung. Die tschechoslowakische Opposition hat für morgen den Tag des zweiten Treffens mit Regierungsvertretern alle Straßenproteste abgesagt. Vor mehr als 200.000 Menschen erklärten Sprecher des Bürgerforums am Abend auf dem Prager Wenzelsplatz, die meisten Forderungen seien bereits erfüllt. Deswegen seien tägliche Kundgebungen für den Augenblick nicht mehr erforderlich. Zentraler Punkt der Gespräche mit der Staatsführung ist die Frage freier Wahlen. Sollte die Regierung nicht darauf eingehen, werde man ihren Rücktritt verlangen, hieß es. Dann werde es auch wieder Demonstrationen geben. In der CSSR hatten am Mittag mehrere Millionen Menschen die Arbeit niedergelegt, um mit diesem Generalstreik ihrem Verlangen nach demokratischen Reformen Nachdruck zu verleihen. Den Absturz eines kolumbianischen Verkehrsflugzeuges südlich der Hauptstadt Bogota hat vermutlich niemand der 107 Insassen überlebt. Die Luftfahrtbehörde des südamerikanischen Landes teilte mit, die Maschine sei wenige Augenblicke nach dem Start explodiert. Die Möglichkeit eines Terroranschlages wird von Sicherheitskreisen in Bogota nicht ausgeschlossen. Auch der Arbeiter. Punkt 12 Uhr heute Mittag, der Beginn einer eindrucksvollen Volksabstimmung, der Beginn eines zweistündigen Generalstreiks. Robert Neudeck in Prag, wie war die Beteiligung heute Mittag? Also hier in Prag, soweit wir das beobachten konnten und soweit die Nachrichten auch jetzt am Nachmittag einfließen, war der Streik wirklich total, alle Räder standen still, weil der Arm des Bürgerforums das so wollte und die Studenten, die das vorbereitet hatten, organisiert hat, denen war es wirklich gelungen, die Arbeiter der größten Werke von Prag, der CKD-Werke, der ruhmreichen CKD-Werke, der Motorenwerke mit über 140.000 Arbeitern und auch der Werke in den Orten Pilsen, in Brünn, in Olmütz und so weiter. Es scheint so, dass der Streik wirklich in allen großen, schweren Industrie und Industriebetrieben durchgeführt wurde. Auch an so empfindlichen Punkten wie zum Beispiel dem Flughafen von Rosine von Prag wurde der Streik total durchgeführt. Hier von außen war zu beobachten, die ganze Stadt konnte ich hier ein bisschen überblicken, dass eigentlich sich nichts mehr bewegt, aber alles demonstrierte und diese Bevölkerung wirklich in Demonstrationen, in Versammlungen, in Reden, in Abstimmungen, Deklarationen ihren Willen bekundet hat, aus diesem Streik ein Referendum zu machen, der Regierung sagt, sie muss abtreten. Nun hat die im Bürgerforum zusammengeschlossene Opposition heute Abend eine Pressekonferenz gegeben. Worum ging es da? Also heute Abend hat diese Bürgerbewegung, das Bürgerforum, ganz interessant, während also der Rausch der Totaldemonstration heute ja die Bevölkerung wirklich erreicht hat, den ganzen Tag über, hat jetzt das Bürgerforum im Grunde realpolitisch und taktisch etwas sehr Listiges gemacht. Es hat gesagt, also das hieß Englisch so, cooling down the emotions. Also wir müssen jetzt versuchen, dass die Emotionen der Bevölkerung nicht überschlagen und über die Bresche springen und ausgleiten, weil man will ja jetzt einen Weg finden, wie man in zähen Verhandlungen, energischen Verhandlungen mit der Regierung Adametz weiterkommt. Und es ist auch bekannt gegeben worden, dass morgen um 11 Uhr die zweite Runde der Verhandlungen Bürgerforum mit der Regierung Adametz stattfindet. Man kann davon ausgehen, dass das so ein gleitender Übergang ist, wenn man so will, in diese Roundtable-Gespräche, die man von Polen her kennt, obwohl man da mit den Assoziationen etwas vorsichtig sein soll. Aber das Bürgerforum betreibt das sehr energisch. Das hat heute sein Programm für diese Verhandlungen bekannt gegeben. Das ist sehr konzis, sehr präzis, gedrängt auf zwei Seiten ein Programm unter dem Titel Was wir wünschen. Da sind Forderungen für das Rechtssystem, das erneuert werden muss. Tschechoslowakei muss sich nach den Menschenrechten aussehen. Das politische System muss Zugang für alle gesellschaftlichen Gruppen geben. In der Außenpolitik will man die Bindung der Tschechoslowakei an den Warschauer Pakt respektieren, möchte aber eigentlich die Pakte überhaupt überwinden zugunsten des großen gemeinsamen europäischen Hauses. Das waren so einige Stichworte aus diesem Programm. Morgen geht es also weiter in den Verhandlungen mit der Regierung. Man hört ja, dass auch über den Führungsanspruch der KPC diskutiert wird in der Tschechoslowakei. Ja, Jiří Dienstbier, der Sprecher, der schon Sprecher der Charta 77 war und so eine ironische Wendung immer im Mund hat, der hat dazu gesagt, und das fiel auch auf allgemeine Zustimmung, und ich glaube, es entspricht der Realität des Landes. Diese KPC kann nicht mal, wenn sie will, diesen Führungsanspruch noch laut in den Mund nehmen. Wer das hier in den letzten Tagen, sagen wir mal, also zumal seit Samstag letzter Woche erlebt hat, diese Massenbegeisterung für etwas anderes als diese Regierung, wer erlebt hat, dass wenn Adametz, der ja noch der populärste, wenn man das in Anführungszeichen sagen darf, der kommunistischen Politiker ist, wenn der auftritt auf der Demonstration am Sonntag, gibt es pünktlich sofort Pfiffe. Also wer das erlebt hat, der wird wissen, diese KPC kann einen Führungsanspruch oder geschweige einen Monopolanspruch überhaupt nicht mehr aufrechterhalten. Sie wird das vernünftigerweise auch gar nicht mehr tun. Die Polizisten übrigens, die am Sonntag aufgetreten sind bei der großen Demonstration, sind auch pünktlich 30 Minuten nach Eintreffen in ihren Quartieren praktisch also verhaftet worden. Aber die Kollegen, die Polizistenkollegen, haben dafür gesorgt, dass sie wieder freikommen, weil sie gedroht haben, sonst gehen sie in den Streik. Danke, Robert Neudeck, nach Prag. Auch in der DDR gehen die Demonstrationen für durchgreifende Reformen, freie Wahlen und Rückzug der führenden Partei, der SED, weiter. In Leipzig nahmen heute Abend an der nun schon traditionellen Montagskundgebung wieder etwa 200.000 Menschen teil. Mein Kollege Hans-Jürgen Fink ist in Dresden. Wie sah es denn dort aus heute Abend, Herr Fink? Ja, genau, Zahlen liegen da nicht vor, aber an die 100.000 sind es sicherlich wieder gewesen. Auch eisige Kälte konnte sie nicht davon abhalten, an ihrer Montagsdemonstration teilzunehmen und dort hinzukommen. Nach einer ökumenischen Andacht in der Hofkirche der katholischen Bischofskathedrale versammelten sie sich zunächst auf dem Theaterplatz zwischen der Schlossruine und der Semperoper und setzten sich dann unter dem Geläut der Glocken in Bewegung über die Elbbrücke. Eine neue Verfassung und ein neues Wahlgesetz sollte die Losung des Abends sein, aber die vielen flotten Sprüche auf den mitgeführten Transparenten galten zumeist der Partei, die verantwortlich ist für die Misere, der SED. Die Kommentare nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. In Wandlitz brennt noch Licht, die Strolche vor Gericht stand auf einem der Plakate zu lesen und auf einem anderen neue Fliegen auf altem Käse. Der Satz Wahlbetrüger in Haft, Computer hinter Gitter zieht auf Egon Krenz den Verantwortlichen für die Kommunalwahlen und die Manipulationen im vergangenen Mai. Wenn im März die Knospen platzen, skandierten die Demonstranten, muss die SED die Kurve kratzen. Egon, gib das Westgeld raus, rief jemand. Und 8, 9, 10, die SED muss gehen. Dieser Spruch gehörte zu den beliebtesten Sprechchören, die dann am lautesten anschwollen, als die Menschenmenge am Gebäude der Volkspolizei vorbeizog. Schämt euch, riefen sie unter Pfeifen und Gejohle, aber nichts rührte sich hinter den vergitterten Fenstern im Erdgeschoss. Viele Transparente beschworen, Deutschland einig Vaterland. Einer sagte die deutsche Einheit gar schon für das Jahr 1991 vorher. Und in einer schwarz-rot-goldenen Fahne war das DDR-Emblem herausgeschnitten. Nach einer knappen Stunde dann gelangte die Demo an ihr Ziel auf dem Futschikplatz am Ausstellungsgelände. Die alte Verfassung taugt nicht mehr, sagte der erste Redner, und auch nicht das alte Wahlgesetz. Was wir nicht wollen, das wissen wir, sagte er und machte damit auf eines der Hauptprobleme der Bürger- und Basisbewegungen aufmerksam mit der Frage, wie denn die neuen politischen Grundwerte und Spielregeln aussehen sollten. Niemand hat schließlich einen Verfassungstext schon in der Hosentasche, auch wenn einer der Redner meinte, das bundesdeutsche Grundgesetz könnte eine gute Richtschnur sein. Und wen sollen wir wählen, fragte er. Die alte SED, die den Staat in die Krise geführt habe und jetzt dem Volk mit hängender Zunge hinterherlaufe? Lautes Gejohle war die Antwort. Auch die Blockparteien, die 40 Jahre zu allem genickt oder geschwiegen hätten, fanden keine Gnade im Auditorium. Die neuen Bewegungen schließlich, sie haben noch kein Programm und keine Köpfe und untereinander zerstritten sind sie überdies. Ratlosigkeit ist unüberhörbar bei allen Appellen des neuen Forums, sich bei den Wahlen zur Verfügung zu stellen. Ein Vertreter der Liberaldemokraten erhielt noch einigen Beifall, als er sich dafür einsetzte, dass die DDR demnächst wieder einen Präsidenten an der Spitze des Staates erhalte. Wir brauchen keine selbstgekrönten Funktionäre, meinte er tapfer, sondern wahre Repräsentanten des Volkes. Aber als er dann am Ende dazu aufrief, der neuen Regierung Modrow Vertrauen und Zeit zu geben, musste er seine Rede unter einem Pfeifkonzert beenden. Den schwersten Stand schließlich hatte die Vertreterin der SED. Der Veranstaltungsleiter mahnte vergebens zur Toleranz. Die Sprecherin, die seit 10 Tagen erst in der örtlichen Parteileitung war, sie wurde selbst dann ausgebuht, als sie sagte, sie empfinde tiefe Scham für Machtmissbrauch und Korruption und sie fordere die Bestrafung der Schuldigen. Aufhören, aufhören, riefen die Kundgebungsteilnehmer und ließen ihr keine Chance. Und wie tief Misstrauen und Abneigung der SED entgegenschlagen, das zeigten am Ende die lautstarken Proteste, als die Sprecherin sagte, auch die SED sei das Volk und ohne diese Partei werde es keinen Sozialismus geben. Da traf der Schauspieler Friedrich Wilhelm Junge die Stimmung weit besser und in dem Publikum mit seinem Satz, die heilige Kuh Sozialismus müsse endlich geschlachtet werden, zumal jene Leute immer noch von Sozialismus sprechen, die das Land in den Bankrott geführt hätten. Danke, Hans-Jürgen Fink, nach Dresden. Im Kanzleramt, meine Damen und Herren, wird in diesen Tagen eifrig an der Vorbereitung der Kanzlerreise nach Ost-Berlin gearbeitet. Auch ein Termin zeichnet sich nun ab, es könnte der 19. Dezember sein. Derweil hat Bundeskanzler Helmut Kohl, das sickerte heute Abend durch, konkrete Vorstellungen, wie die Zusammenarbeit mit der DDR mittel- und langfristig auch mit Blick auf eine Wiedervereinigung gestaltet werden könnte. Die Rede ist von einem Plan, der von der Verantwortungsgemeinschaft über die Vertragsgemeinschaft zur Konföderationsgemeinschaft reichen soll. 10 Punkte bilden den Rahmen, 10 Punkte, die je zur Hälfte die bilateralen Beziehungen Bundesrepublik DDR und die internationalen Beziehungen betreffen. Das Ganze soll eingebettet sein in die Ost-West-Relationen und in die westeuropäische Integration. Peter Quay berichtet aus Bonn. Mit einem 10-Punkte-Plan bis hin zur letzten möglichen Stufe der Wiedervereinigung wollte Bundeskanzler Helmut Kohl am Dienstagmorgen in der Debatte über den Kanzlerhaushalt und speziell über die höchstaktuelle Deutschlandpolitik die Welt überraschen. Aus dem politischen Coup des Regierungschefs morgen wurde nichts. Durch Indiskretionen, über die der Kanzler und seine Umgebung äußerst ärgerlich sind, kam heute ein Plan Kohls in Bruchstücken an die Öffentlichkeit. Kohls Konzept für Deutschland: Nach freien Wahlen in der DDR bestehen parallel zueinander zwei deutsche Staaten. Es soll also keine Wiedervereinigung als erste Stufe geben, worüber ja auch schon diskutiert worden ist. Dann setzen sich zu allen möglichen Themen, vom Verkehr bis hin zur Wirtschaft, Ausschüsse beider Staaten zusammen, die alle Probleme anpacken. Kohl nennt die einzelnen Stufen der neuen Zusammenarbeit und Entwicklung konföderative Elemente. Insgesamt ein Stufenplan aus 10 Elementen. Eine echte Konföderation im staatsrechtlichen Sinne entsteht also nicht. Wenn eine Stufe eine gewisse Reife erlangt hat, geht es über zur nächsten. Das kann sehr viel Zeit kosten, kann aber auch schnell gehen, wenn es beiden Staaten gelingt, die Probleme gemeinsam zu bewältigen. Heutige Aufgaben wie der Devisenfonds spielen in diesem Gesamtplan kleinere Rollen, obwohl am Anfang der Zusammenarbeit das Reise- und Devisenproblem im Groben geklärt sein soll. In diesen Punkten verlangt Kohl von der DDR morgen die Zurücknahme des Zwangsumtausches für West-Ost-Reisen, also 25 Mark pro Tag und Bürger. Am Ende des Gesamtplans kann die Wiedervereinigung stehen, aber nur durch Zustimmung beider Staaten, Bundesrepublik und DDR. Diese Punkte sind heute vertraulich in Präsidium und Vorstand der CDU diskutiert worden, nicht in allen Details. Generalsekretär Volker Rühe sagte dazu in einer Pressekonferenz kein einziges Wort. Doch dann müssen Einzelheiten an die Presse gegeben worden sein, was den Kanzler sehr verärgert hat. Das weitgehende Angebot bedeutet aber nicht, dass die CDU von der Forderung abgeht, dass die DDR ihr System in entscheidenden Punkten verändern muss, dass sie den bankrotten Sozialismus ablegen soll, wie es Rühe heute vor der Presse formulierte. Das entscheidende Element ist aber, dass eine Entwicklung ohne Konfrontation zwischen den Systemen erreicht werden soll. So jedenfalls heißt es heute Abend in Bonn, während der Kanzler sich wütend über die Indiskretionen auf seine Rede vorbereitet. Befasst er sich mit dem Kernbegriff der Konföderation. der SPD-Chef zur deutschen Einheit. Der Prozess der deutschen Einigung ist aufs Engste mit dem Prozess der europäischen Einigung verknüpft. Wer beide voneinander lösen, wer einen deutschen Alleingang versuchen wollte, würde beide gefährden, den Prozess der deutschen Einigung, aber auch den Prozess der europäischen Einigung. Für beide Prozesse gilt, jetzt muss zusammenwachsen, was zusammengehört. Die Einheit und Freiheit Deutschlands soll spätestens zusammen mit der Einheit und Freiheit Europas im Einklang mit dem Helsinki-Prozess vollendet werden. Auf dem Wege zu diesem Ziel, und ich wiederhole, auf dem Wege zu diesem Ziel, nicht als Endziel, können die Einrichtung gemeinsamer Institutionen und die Schaffung einer deutschen Konföderation ebenso wichtige Schritte sein wie die Überführung der bestehenden Bündnisse in eine europäische Friedensordnung. Wir hören, dass Sie heute ebenfalls konföderative Elemente im Rahmen eines Planes vortragen wollen. Wir sind zu einer Aussprache und zu einer sachlichen Diskussion über die Positionen bereit. Bundeskanzler Helmut Kohl würdigte ausdrücklich den KSZE-Prozess als eine der Ursachen, die die jüngste Entwicklung ermöglicht hätten, die ebenso wie die Politik der kleinen Schritte neue Chancen für eine Einheit der Nation eröffnet hätte. Ein neuer Abschnitt der deutschen und der europäischen Geschichte stehe bevor. Und dann kam Helmut Kohl auf sein 10-Punkte-Programm, dem Weg zur deutschen Einheit, zu sprechen. Erstens. Zunächst sind Sofortmaßnahmen erforderlich, die sich aus den Ereignissen der letzten Wochen ergeben, insbesondere durch die Fluchtbewegung und die neue Dimension des Reiseverkehrs. Die Bundesregierung ist zu sofortiger, konkreter Hilfe dort bereit, wo diese Hilfe jetzt benötigt wird. Wir werden humanitären Bereichen auch bei der medizinischen Versorgung helfen, soweit dies gewünscht wird und auch nützlich ist. Und wir wissen auch, dass das Begrüßungsgeld, das wir jeden Besucher aus der DDR einmal jährlich zahlen, keine Lösung für die Finanzierung von Reisen sein kann. Letztlich muss die DDR selbst ihre Reisenden mit ihren nötigen Devisen ausstatten. Wir sind aber bereit, für eine Übergangszeit einen Beitrag zu einem Fonds zu leisten. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Mindestumtausch bei Reisen in die DDR entfällt, Einreisen nach dorthin erheblich erleichtert werden und die DDR auch einen substanziellen Beitrag zu einem solchen Fonds leistet. Zweitens, die Bundesregierung wird wie bisher die Zusammenarbeit mit der DDR in allen Bereichen fortsetzen, die den Menschen auf beiden Seiten unmittelbar zugutekommt. Das gilt insbesondere für die wirtschaftliche, wissenschaftlich-technologische und kulturelle Zusammenarbeit. Besonders wichtig ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes. Hier kann schon in aller Kürze, wie immer sonst die Entwicklung sein mag, über neue Projekte entschieden werden. Das Gleiche gilt auch, und der Bundespostminister hat die entsprechenden Gespräche eingeleitet, für eine möglichst baldige, umfassende Verbesserung, besser gesagt Ausbau des Fernsprechnetzes von der DDR nach hier und umgekehrt. 40 Jahre Trennung, das bedeutet ja auch, dass sich die Verkehrswege in 40 Jahren zum Teil erheblich auseinanderentwickelt haben. Das gilt nicht nur für die Übergänge, sondern das gilt auch beispielsweise für eine Traditionslinie jeglichen Verkehrs in Mitteleuropa für die Ost-West-Verbindungen. Drittens, ich habe angeboten, unsere Hilfe und unsere Zusammenarbeit umfassend auszuweiten, wenn ein grundlegender Wandel des politischen und wirtschaftlichen Systems in der DDR verbindlich beschlossen und unumkehrbar in Gang gesetzt wird. Unumkehrbar, meine Damen und Herren, heißt für uns und vor allem auch für mich, dass sich die DDR-Staatsführung mit den Oppositionsgründen auf eine Verfassungsänderung und auf ein neues Wahlgesetz verständigt. Wir unterstützen die Forderung nach freien, gleichen und geheimen Wahlen der DDR unter Beteiligung unabhängiger, das heißt selbstverständlich auch nicht-sozialistischer Parteien. Das Machtmonopol der SED muss aufgehoben werden. Und meine Damen und Herren, die geforderte Einführung rechtsstaatlicher Verhältnisse bedeutet vor allem auch die Abschaffung des politischen Strafrechts und die Konsequenz, die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen. Wirtschaftliche Hilfe kann nur wirksam werden, wenn grundlegende Reformen des Wirtschaftssystems erfolgen. Dies zeigen die Erfahrungen und nicht unsere Belehrungen. Dies zeigen die Erfahrungen in allen RGW-Staaten. Die bürokratische Planwirtschaft muss abgebaut werden. Viertens, Ministerpräsident Modrow hat in seiner Regierungserklärung von einer Vertragsgemeinschaft gesprochen. Wir sind bereit, diesen Gedanken aufzugreifen. Denn die Nähe und der besondere Charakter der Beziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutschland erfordern ein immer dichteres Netz von Vereinbarungen in allen Bereichen und auf allen Ebenen. Diese Zusammenarbeit wird zunehmend auch gemeinsame Institutionen erfordern. Bereits bestehende Kommissionen könnten neue Aufgaben erhalten, weitere könnten gebildet werden. Ich denke dabei insbesondere an die Bereiche Wirtschaft, Verkehr, Umweltschutz, Wissenschaft und Technik, Gesundheit und Kultur. Ich brauche nicht zu betonen, dass für uns bei all dem, was jetzt zu geschehen hat, Berlin voll einbezogen bleiben muss. Das war, ist und bleibt unsere Politik. Fünftens. Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen. Nämlich konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit dem Ziel, eine Föderation, das heißt eine bundesstaatliche Ordnung in Deutschland zu schaffen. Das aber, meine Damen und Herren, setzt zwingend eine demokratisch legitimierte Regierung in der DDR voraus. Dabei könnten wir uns nach freien Wahlen schon bald folgende Institutionen vorstellen. Einen gemeinsamen Regierungsausschuss zur ständigen Konsultation und politischen Abstimmung, gemeinsame Fachausschüsse, ein gemeinsames parlamentarisches Gremium und manches andere mehr angesichts einer völlig neuen Entwicklung. Die bisherige Politik gegenüber der DDR musste sich angesichts der Verhältnisse im Wesentlichen auf kleine Schritte beschränken, die vor allem versuchten, die Folgen der Teilung für die Menschen zu mildern und das Bewusstsein für die Einheit der Nation wachzuhalten oder zu schärfen. Wenn uns künftig eine demokratisch frei gewählte, das heißt legitimierte Regierung als Partner gegenübersteht, entwickeln sich völlig neue Perspektiven. Stufenweise können neue Formen institutioneller Zusammenarbeit entstehen und ausgeweitet werden. Und Herr Präsident, meine Damen und Herren, ein solches Zusammenwachsen liegt in der Kontinuität der deutschen Geschichte. Staatliche Organisation in Deutschland hieß fast immer in unserer Geschichte auch Konföderation und Föderation. Wir können doch auf diese historischen Erfahrungen zurückgreifen. Wie? Wie ein wiedervereintes Deutschland schließlich aussehen wird, das weiß heute niemand. Dass aber die Einheit kommen wird, wenn die Menschen in Deutschland sie wollen, dessen bin ich sicher. Sechstens, die Entwicklung der innerdeutschen Beziehung bleibt eingebettet in den gesamteuropäischen Prozess, das heißt immer auch in die West-Ost-Beziehungen. Die künftige Architektur Deutschlands muss sich einfügen in die künftige Architektur Gesamteuropas. Siebtens, die Anziehungs- und Ausstrahlungskraft der europäischen Gemeinschaft ist und bleibt eine entscheidende Konstante der gesamteuropäischen Entwicklung. Wir wollen und müssen sie weiter stärken. Und die europäische Gemeinschaft ist jetzt gefordert, mit Offenheit und Flexibilität auf die reformorientierten Staaten Mittelost- und Südosteuropas zuzugehen. Dies haben ja auch die Staats- und Regierungschefs kürzlich bei ihrem Treffen in Paris so festgestellt. Hierbei ist die DDR selbstverständlich eingeschlossen. Die Bundesregierung befürwortet deshalb den baldigen Abschluss eines Handels- und Kooperationsabkommens mit der DDR, das den Zugang der DDR zum gemeinsamen Markt auch in der Perspektive erweitert, was das Jahr 1992 betrifft. Wir können uns für die Zukunft sehr wohl bestimmte Formen der Assoziierung vorstellen, die die Volkswirtschaften der reformorientierten Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas an die EG heranführen und damit das wirtschaftliche und soziale Gefälle auf unserem Kontinent abbauen. Eine der ganz wichtigen Fragen, wenn das Europa von morgen ein gemeinsames Europa sein soll. Herr Präsident, meine Damen und Herren, den Prozess der Wiedergewinnung der deutschen Einheit verstehen wir so immer auch als europäisches Anliegen. Er muss deshalb auch im Zusammenhang mit der europäischen Integration gesehen werden. Ich will es ganz einfach so formulieren. Die EG darf nicht an der Elbe enden, sondern muss die Offenheit auch nach Osten wahren. Achtens. Der KSZE-Prozess ist ein Herzstück dieser europäischen Architektur. Wir wollen ihn vorantreiben und die bevorstehenden Foren nutzen. Die Menschenrechtskonferenzen in Kopenhagen 1990 und in Moskau 1991, die Konferenz über wirtschaftliche Zusammenarbeit in Bonn 1990, das Symposium über das kulturelle Erbe in Krakau 1991 und nicht zuletzt das nächste Treffen in Helsinki. Dort sollen wir auch über neue institutionelle Formen der europäischen Zusammenarbeit nachdenken. Wir könnten uns eine gemeinsame Institution zur Koordinierung der West-Ost-Wirtschaftszusammenarbeit sowie die Einrichtung eines gesamteuropäischen Umweltrates sehr gut vorstellen. Neuntens. Die Überwindung der Trennung Europas und der Teilung Deutschlands erfordern weitreichende und zügige Schritte in der Abrüstung und Rüstungskontrolle. Abrüstung und Rüstungskontrolle müssen in der politischen Entwicklung Schritt halten und wenn notwendig auch beschleunigt werden. Zehntens. Mit dieser umfassenden Politik wirken wir auf einen Zustand des Friedens in Europa hin, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangen kann. Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung. Wir sind dankbar, dass wir in der Erklärung des Brüsseler NATO-Gipfels vom Mai dieses Jahres dafür erneut die Unterstützung unserer Freunde und Partner gefunden haben. Meine Damen und Herren, wir sind uns bewusst, dass sich auf dem Weg zur deutschen Einheit viele schwierige Fragen stellen, auf die korrekterweise heute niemand eine abschließende Antwort geben kann. Dazu gehört vor allem auch, und ich betone das, dazu gehört vor allem auch die ebenso schwierige wie entscheidende Frage übergreifender Sicherheitsstrukturen in Europa. Ihm antwortete als erster Politiker der Opposition der außenpolitische Sprecher der SPD, Carsten Vogt. Er äußerte ungeteilte Zustimmung und deutete in dieser Frage über Parteigrenzen hinweg breitesten Konsens an. Herr Bundeskanzler, Sie sind mit den 10 Punkten, die Sie hier vorgetragen haben, in vielen Begriffen, Politik der kleinen Schritte, KSZE, auf uns zugegangen. In einer solchen Situation, vor solchen Herausforderungen, werden wir Sozialdemokraten auch nicht dafür zurückscheuen, auf Sie zuzugehen. Sie werden gemerkt haben, dass zwischen den Ausführungen von Jochen Vogel und heute Morgen und dem, was Sie jetzt in den 10 Punkten vorgetragen haben, keine konzeptionellen Differenzen zu erkennen sind. Deshalb stimmen wir Ihnen in allen 10 Punkten zu. Und bei allem Streit, der im Einzelnen bei der Umsetzung dieser Punkte bleiben wird oder bei der Interpretation des einen oder anderen Punktes, bieten wir Ihnen unsere Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieses Konzepts, das auch unser Konzept ist, an. Außenminister Hans-Dietrich Genscher als erster Redner der Freien Demokratischen Partei nach Kohl begrüßte ebenfalls das 10-Punkte-Programm des Kanzlers und sah in der geäußerten Zustimmung der größten Partei der Opposition die breite gesellschaftliche Zustimmung in dieser wichtigen nationalen Frage, die den Menschen nur dienlich sein könnte. Die grundsätzliche Zustimmung, die Sie gegeben haben, Herr Kollege Vogt, ist deshalb wichtig, weil wir diesen Konsens und das Zusammenwirken aller gesellschaftlichen und politischen Kräfte in der vor uns liegenden Zeit noch brauchen werden. Zeiten großer Chancen sind immer auch Zeiten großer Herausforderungen und auch großer gemeinsamer Anstrengungen. Und deshalb sollten wir in den vor uns liegenden Monaten der Gefahr widerstehen, das Schicksal unserer Nation und die daraus notwendig werdende Politik zum Wahlkampfinstrument gegeneinander zu machen. Wenn es je eine Lage gab, wo das Wort galt, so viel Gemeinsamkeit wie möglich, dann ist es die gegenwärtige Lage der deutschen Nation und die Chancen, die darin liegen. Die Menschen, meine Damen und Herren, in der DDR haben einen Anspruch darauf. Bedenkenträger gegen das 10-Punkte-Programm waren heute einzig und allein in den Reihen der Grünen zu finden. Antje Vollmer konstatierte zwar ein Entgegenkommen der Unionsparteien in Richtung SPD und vor allem der Linie des FDP-Außenministers Genscher, merkte aber an, dass die 10 Punkte noch manche Frage unbeantwortet lassen. Etwa, was die Ausgestaltung einer angestrebten Konföderation anbelangt. Wenn dieses Konzept, der Punkt 5, die Konföderation, wenn sie ernst gemeint wäre in Bezug auf die andere Qualität, dann müsste der DDR in einer solchen Konföderation eine paritätische Entscheidung über alle Einzelentscheidungen eingeräumt werden. Denn sonst machen 60 Millionen in jeder einzelnen Frage die 16 Millionen platt. Deswegen ist auch nicht die Verlängerung unseres Föderalismusmodells möglich. Und darüber muss man nachdenken. Wenn die DDR ihre eigene Entwicklung will, dann braucht sie ein Vetorecht und dann braucht sie politische Parität in der Entscheidung über ihren Weg und darüber ist kein Wort gefallen. Andere vermissten weniger Worte, denn Taten. Berlins Finanzsenator Norbert Meisner. Wenn dem, was der Bundeskanzler hier vorgetragen hat und worin er mit dem Oppositionsführer und auch dem Bundesaußenminister übereinstimmt, auch Taten folgen, dann ist das für niemanden weniger erfreulich als für die Menschen in Berlin. Kommunisten Platz finden. Adametz äußerte dies in einer 2-stündigen Unterredung mit dem oppositionellen Bürgerforum. Einen Tag nach dem imponierend erfolgreichen Generalstreik beginnt in der CSSR der politische Umbau des Landes. Nicht nur die Fassade des Regierungssitzes wird renoviert. Heute Vormittag kam der Unterhändler des Bürgerforums, Václav Havel, zum Sitz des Ministerpräsidenten Adametz. Nur noch Fotografen und Kameraleute verstellten dem prominentesten Regimekritiker den Weg. Noch im Mai war Havel politischer Häftling, in seinem Beraterteam ein Jurist, der erst vor 2 Tagen aus politischer Haft entlassen worden ist. Havel präsentierte dem kommunistischen Regierungschef die Forderungen der Opposition. Nach nur 2 Stunden erfuhr die internationale Presse das Ergebnis. Das Bürgerforum hat sich im Namen von Millionen Streikenden durchgesetzt. In nur 5 Tagen soll Adamets eine Koalitionsregierung unter Beteiligung des Bürgerforums bilden. Aus der Verfassung wird der Satz über die führende Rolle der Kommunisten gestrichen. Marxismus, Leninismus sind nicht mehr gesetzliche Leitbilder von Bildung und Erziehung. Das Bürgerforum erhält einen offiziellen Sitz mit Büros in Prag. Das Bürgerforum ist durch den landesweit erfolgreichen Generalstreik in eine mächtige Position geraten. Die Kommunisten scheinen von der Bildfläche verschwunden. Sie haben die Initiative zum politischen Handeln verloren. Sie mussten die Hauptforderungen der Opposition akzeptieren, wenn sie nicht weitere Massendemonstrationen und Streiks riskieren wollten. Mit dem Verzicht auf das Machtmonopol beginnt der Zerfallsprozess der kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei. Ungarns Staatspräsident soll nach den ersten freien Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr von den Abgeordneten bestimmt werden. Das ist das Ergebnis der Volksabstimmung, bei der die ungarischen Wähler mit einer äußerst knappen Mehrheit von rund 7000 Stimmen die direkte